1 live hier am Samstagabend mit dem Party-Service, besser gesagt Sonntagmorgen, kurz nach 12 haben wir es jetzt, 2 Minuten nach. Letzten 2 Stunden waren von mir hier Mogwai, live aus dem Studio in Kölle. Und heute nur 2 Stunden anstatt 4, weil es jetzt weitergeht mit der Übertragung bzw. mit der Aufzeichnung, die gestern aufgenommen wurde in Düsseldorf, weil da war nämlich der Party-Service spezial unterwegs in Kooperation mit Electric Kingdom, mit folgenden DJs: Lupo, Haito, Lexi K. Paul, Westbam, Hardy Hart, Vinyl Princess. Die haben alle da aufgelegt und es muss extrem voll gewesen sein, extrem laut. Und es muss auch extrem abgegangen sein. Und deshalb werden wir jetzt hier die nächsten 2 Stunden dem Party-Service-Spezial widmen mit einer Aufzeichnung von gestern mit Lexi K. Paul live. Die erste halbe Stunde, danach 1,5 Stunden Westbam. Ich bin jetzt raus und wir hören uns spätestens am letzten Samstag im Monat November oder frühestens vielleicht nachher noch in Essen bei der 5-Jahre-Smack-Party im Casino. Und bis dahin würde ich sagen, viel Spaß und auf geht's. Don't, We'll be right back. Show me yours, I'll show you mine. Show me yours, I'll show you mine. Show me. Antennen. Eine Nacht in Düsseldorf. Der 1Live Party Service Spezial mit Electric Kingdom und Lexi & K. Paul. King,